Ich bin in einem Zustand, der ist schon nicht mehr schön. Mit Worten ist es kaum zu sagen. Ich werde eines Tages vor Kummer noch vergehen, denn bald kann ich mein Los nicht mehr ertragen. Ich schreib dir täglich Briefe, ich ruf dich täglich an, doch du gibst keine Antwort, dir liegt wohl nichts daran. Aus lauter Liebe kann ich nachts nicht schlafen, aus lauter Liebe tief wie das Meer. Aus lauter Liebe, nur aus Liebe, mach ich das Leben mir so schwer. Aus lauter Liebe möchte ich dich vergessen, aus lauter Liebe dich nie mehr sehen. Aus lauter Liebe, nur aus Liebe, zu einer anderen mich trösten will. Du bist für mich unvergleichbar, du bist ganz einfach mein Ideal. Aber du bleibst unerreichbar und hast kein Mitleid mit meiner Kraft. Aus lauter Liebe kann ich nachts nicht schlafen, aus lauter Liebe gedenk ich dein. Aus lauter Liebe, nur aus Liebe, möchte ich fürs Leben dein eigen sein. Fürs Leben dein eigen sein.